Kapitel 8 Der Erfolg. Die vier gehen auf die Bühne. Applaus. So viele Leute. Ob Thomas wohl auch da ist? Sicher nicht, denkt Michael. Der hat jetzt andere Interessen und unsere Freundschaft. Er muss anfangen. Aber der Akkord. Michael ist nervös, sehr nervös. So viele Leute. Er fängt noch einmal an. Wieder nichts. Pfiffe aus dem Publikum. Matthias sagt: Lass doch, ich. Nein, sagt Michael. Ich schaffe das. Nur. Dann sagt er nichts mehr. Da ist er, der Akkord. Jetzt tanzen seine Finger auf der Gitarre. Das Lied, ihr Lied, ist in der ganzen Hasenheide zu hören. Die Leute tanzen. Als Julia singt, glaubt man, ein kleines Mädchen zu hören. Und dann wieder die Frau. Hat sie schon einmal so gut gesungen? Auch die anderen drei spielen heute Abend perfekt zusammen. 3 Minuten, 22 Sekunden. So cool. Dann ist das Lied vorbei. Das Publikum ist begeistert. Der Applaus hört nicht wieder auf. Noch einmal, Zugabe! Das Publikum will eine Zugabe. Aber das ist hier verboten. Die Froschs müssen hinter die Bühne gehen und abwarten, was die Jury sagt. Ihre Augen leuchten. Sie warten und da kommt das Ergebnis. Auf dem 3. Platz, liebe Freunde, alles Mädchen. Brigitte, Selina und Petra. Die Mädchen gehen auf die Bühne. Sie lachen, sie weinen, sie sind glücklich. Nicht schlecht, die Blonde da, Selina, kommentiert Matthias. Und jetzt der 2. Platz. Die Gewinner des 2. Platzes heißen die Froschs. Applaus für unsere Jüngsten, Julia, Michael, Matthias und Patrick. Die vier steigen auf die Bühne. Ist das ein Traum? Fragt Julia leise. Nein, sagt Michael. Das sind wir. Sie umarmen sich. Wir sind's, ruft Matthias ins Mikrofon. Die Leute applaudieren noch immer. Auf dem 1. Platz aber. Der Ansager macht eine kleine Pause und ruft dann sehr laut: Die Kranken! Paul, Eckart, Klaus und Achim. Die vier Kranken kommen auf die Bühne und heben routiniert die rechte Hand. Dankeschön, sagen sie. Man sieht, es ist nicht das erste Mal, dass sie gewinnen. Jetzt spielen die drei Gruppen noch einmal ihr Lied. Kurz nach 11 ist das Konzert vorbei. Die Lichter gehen aus. Die Leute gehen. Die Gewinner stehen noch auf der Bühne. Jede der drei Gruppen hat auch eine Geldprämie bekommen. Für die Froschs sind das 4.000 Euro. 1.000 Euro pro Kopf. Davon machen wir erstmal Ferien, sagt Patrick. Du träumst wohl. Und die Schule? Fragt Julia. Auch Michael muss wieder zur Arbeit. Wenigstens die Lehre zu Ende machen. Aber heute wird gefeiert. Sie wollen gerade losgehen, als zwei Männer auf sie zukommen. Der eine ist der Journalist, der sie einmal im Keller besucht hat. Der andere? Den kenne ich doch, sagt Michael. Den habe ich im Fernsehen gesehen. Ich auch. Das ist ein Produzent. Der hat die Toten Hosen entdeckt. Der Mann will sich vorstellen. Ich bin Frank Further, sagt er. Wir wissen, wer Sie sind, sagt Patrick. Dann wisst ihr sicher auch, warum ich hier bin. Wollt ihr noch mehr Konzerte geben? Na klar, ruft Matthias. Moment mal, wann denn? Nächsten Monat können wir anfangen. Und auch eine CD und einen Videoclip aufnehmen, sagt er. Und die Schule? Fragt Julia. Das ist kein Problem, sagt Herr Förder. Wir arbeiten auch mit noch jüngeren Musikern. Das geht schon. Er schreibt sich die Telefonnummer der vier auf und geht. Unten hören sie, wie jemand ihn ruft. Herr Förder, Es sind die Kranken. Sie wollen doch sicher auch mit uns Konzerte organisieren. Wir waren klar besser als die Kleinen da. Wir waren auch sehr gut, sagt Herr Förder. Später haben wir sicher auch etwas für euch. Aber im Moment wollen wir lieber die Kleinen. Die sind frischer. Diese arroganten Typen. Habt ihr gehört? Wir sind frischer. Und neuer. Und jetzt feiern wir endlich. 9 Monate später. Michael, Matthias, Patrick und Julia spielen noch zusammen. Ihre Gruppe heißt immer noch die Froschs. Und sie proben immer noch 3 bis 4 Mal pro Woche im Keller in der Regensburger Straße. Michael und Julia sind ein festes Paar. Patrick ist immer noch allein. Matthias hat jetzt eine neue Freundin. Es ist Selina von der Gruppe Alles Mädchen. Und noch etwas hat sich geändert. Die 4 haben in diesen 8 Monaten viele Konzerte gegeben. Ihre Konzerte sind immer ausverkauft. Und jetzt im Sommer gehen sie auf große Tournee durch Deutschland. Die erste Station ist Berlin. Michael hat in der Zwischenzeit seine Gärtnerlehre beendet. Und die anderen 3 haben Abitur gemacht. Leicht war es nicht, das alles zu schaffen. Aber morgen fliegen sie los. Sie haben schon alles gepackt, oder? Moment, die Instrumente! Ruft Michael. Du hast doch die Instrumente eingesteckt. Na klar, antwortet Thomas. Er arbeitet als ihr Assistent. Fred und seine Kumpel hat er schon lange nicht mehr gesehen. Die machten keine gute Musik, sagt er, wenn man ihn nach den alten Freunden fragt.